Yo, yo, fickt nicht mit 066 Brick Squad, Bitches. Wir geben euch Stiche. Burr! Mach nicht auf Rapstar, Faggot, du bist ein Tänzer. Hey. Guck auf meine Uzi, Extended Clips, Silencer. Grinde auf den Streets, die Nasen wie ein Elefant. Rede mit der Hand, rede mit der Gun. Ich bin ein heftiger Crack-Ticker. Es gibt Drive-By aus dem Golf, Headshots, denn wir sind treffsicher. Was für Graffiti, ich hab keine Zeit. Fick auf Kultur, meine zählt nur das Geld. Du willst flexen und es verdienen, aber bist leider nur einer von vielen. Scratch deine Platten, denn du bist ein Realkeeper und so. 066 Squad, Bitch, wir tauschen Bricks gegen Patron. Du bist nicht ernst zu nehmen, ich mach's mir sehr bequem. Ein Schlag von mir auf deinen Kopf peist, ich lasse dich Bastard Sterne sehen. Du kannst jetzt sterben gehen, böser Blick Gang, wir sind Übermenschen. So viele Eiernutten denken, wir sind Hühnermenschen. Trag kein Gucci, Rocco, Lucci, Carlo, du supportest Bullen. Bulls Cap Chicago, 066, die im Dunklen auf dich warten. Markier hier nicht den harten Butterfly in deinen Magen. Du willst Spaß, aber wir erzählen keine Witze. Guck's auf der Messerspitze, guck's auf der Messerspitze. 066, die im Dunklen auf dich warten. Markier hier nicht den harten Butterfly in deinen Magen. Du willst Spaß, aber wir erzählen keine Witze. Guck's auf der Messerspitze, guck's auf der Messerspitze. 066, die im Dunklen auf dich warten. Markier hier nicht den harten Butterfly in deinen Magen. Du willst Spaß, aber wir erzählen keine Witze. Guck's auf der Messerspitze, guck's auf der Messerspitze.